Das Wetter in Bayern. Der Tiefdruckeinfluss nimmt allmählich zu, dabei strömt weiterhin verhältnismäßig milde Luft heran. Nachts zunehmend bewölkt, später vor allem im Süden leichter Regen, Tiefstwerte 4 bis 0 Grad. Morgen bewölkt und besonders in Alpennähe gelegentlich Regen, Höchstwerte 5 bis 10 Grad. Die Aussichten bis Donnerstag, meist bewölkt und gelegentlich Regen, nur Mittwoch längere sonnige Abschnitte, Höchsttemperaturen zwischen 5 und 11 Grad. Es ist 21.05 Uhr. Bayern 2. Nachtgespräche. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Brigitte Lemmle, Diplompsychologin und Familientherapeutin. Wenn Sie mit mir sprechen möchten, erreichen Sie mich unter der Telefonnummer 089 51 8 51. 089 51 8 51. Ich freue mich auf unsere erste Anruferin. Guten Abend. Guten Abend, Frau Lemmle. Dann brauchen Sie nicht lange zu warten und wir genau, arbeiten gleich. Das finde ich sehr gut. Sie wissen ja nichts, gell? Nein. Gut. Mein Alter wissen Sie auch nicht? Nein. Gut, also ich werde 53, habe jetzt eigentlich ich bin im therapeutischen Bereich tätig, liebe meinen Beruf sehr, bin alleinstehend. Und habe eine Praxis gefunden, die wirklich genau das war, was ich auch gesucht habe. Sie wurde mir vor die Füße gelegt in einer Stadt, in der ich mit jemand sehr gut zusammenarbeiten kann. Das Problem ist nur, diese Stadt liegt 100 Kilometer von meinem Wohnort entfernt und ich kann mich von der Wohnung, in der ich hier lebe, nicht trennen, weil es zum ersten Mal eigentlich eine Wohnung ist, wo ich das Gefühl habe, ja, da erfüllt sich so viel für mich einfach von der Lage her, von der Stimmung her, von der Hausgemeinschaft her. Aber ich merke, ich werde langsam unruhig und kriege jetzt so nicht das Kriterium oder den Impuls, wie ich mit dieser Zwiespältigkeit umgehen soll. Wow, wow, wow. Wie lange haben Sie jetzt die 100-Kilometer-Grenze hin und her pendelnd geschafft? Also die Praxis, ich habe jetzt bisher einen Tag diese Hin- und Her-Pendelei gemacht und werde jetzt aber, da die Praxis gerade neu gemietet ist, anfangen, demnächst 4 Tage oder 3 Tage das machen zu müssen oder in der Praxis zu übernachten. Was zwar theoretisch geht, aber was ja auf die Dauer keine Lösung ist. Weil ich habe in dieser Stadt so vom Privaten her eigentlich keine Kontakte, nur von der Arbeit her und von der Zusammenarbeit her gefällt es mir sehr gut. Das ist ja schon fast, das ist ja schon fast unauflösbar. Ja, leider. Weil das sind ja zwei, wow, und das müssen wir zwei, weil das sind ja zwei Herzensentscheidungen. Also die eine Herzensentscheidung ist, mit der würde ich gerne arbeiten, in den Praxisräumen würde ich gerne arbeiten. Gut. Zwei Herzensentscheidungen sind ja wie zwei Liebhaber. Richtig, und weil... Für einen müssen wir uns entscheiden. Das ist genau der Punkt und ich denke... Meine Mutter ist ja vor 1,5 Jahren verstorben und ich habe mit ihr in dieser Wohnung ein Dreivierteljahr gelebt. Sie war sehr krank und ich habe das auch sehr, sehr gerne gemacht. Ich wollte das so einfach diese Zeit mit ihr auch verbringen. Und sie haben mal zu einer Klientin gesagt, die bei Ihnen anrief, und das habe ich mir einfach behalten, Sie haben bisher ihre Schwerpunkte auf die Versorgung ihrer Eltern gelegt und jetzt können Sie nach dem anderen gucken. Also privat, nach Beziehung. Und ich habe so das Gefühl, ich gucke da irgendwo auch noch nicht hin. Also es sind, glaube ich, mehrere Baustellen, aber ich möchte eigentlich jetzt nicht alle auf einmal angehen. Wann war denn die letzte Beziehung zu einem oder intimere, engere Beziehung zu einem anderen? Ach, das ist schon lange her. Also Freundschaften, Freundinnen habe ich gute, aber mit Männern, das ist noch so ein anderes Thema, was ich aber, glaube ich, jetzt nicht so gerne... Okay. Also nicht so gerne so tief da gehen würde, es sei denn, es ist für die Entscheidung unabdingbar notwendig. Nö, ich bin jetzt im freien, erstmal im freien Fall der Ratlosigkeit. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir dann die Reißleine anziehen. Also, mir fällt auf, dass sie mit mir sehr fürsorglich führend umgegangen sind, gleich zu Beginn. Ja. Mir fällt auf, dass sie mit ihrer Mama sehr fürsorglich und vermutlich auch führend gegen Ende des Lebens, ja, weil dann einfach ja auch der Machtwechsel stattgefunden hat. Ja. Angenommen, ich hätte mit dieser Arbeitshypothese fürsorglich führend recht. Mhm. Wäre das so ein Teil, wo Sie sagen, der kommt mir bekannt vor? Der kommt mir sehr bekannt vor. Also von meiner Arbeit her auch sehr. Und da kann ich das auch sehr gut. Aber manchmal frage ich mich, wo kriege ich fürsorgliche Führung her? Die wollte ich nämlich gerade für Sie einladen. Ja, das würde ich gerne für mich auch einladen, aber das ist nur gerade so ein Knackpunkt. Also wenn wir jetzt diesen fürsorglich führenden, diesen fürsorglich führenden, genau, Teil, der ist ja omnipräsent, der ist ja tatsächlich permanent da. Stimmt. Und der ist so muss so alleine oder so. Wem können wir, was gäbe es denn bei Ihnen für einen Teil, den wir diesem sehr präsenten Teil zur Seite stellen können? Also ich bin schon kreativ. Ich bin auch immer sehr experimentierfreudig gewesen, was meinen Beruf angeht. Ich habe 1000 Ausbildungen und die habe ich mir alle aber nicht einfach nebeneinander gestellt, sondern ich hatte immer das Gefühl, jetzt ist das dran, jetzt mache ich das. Und das habe ich dann auch immer mit voller Begeisterung oder mit wie auch immer durchgezogen. Was ist denn das Gegenteil von fürsorglich führend? Unaufmerksam, weiß ich nicht. Oh, ein bisschen was Netteres. Also, ja, das ist mein Problem. Der Fü-Fü-Teil ist ja jetzt am Ende. Also Sie können, da kommen Sie mit Ihrer Ambivalenz nicht weiter. Also müssen wir mal gucken, ob das Gegenteil nicht doch was Verlockendes hätte. Was ist das Gegenteil von Fü-Fü? Sich führen lassen. Gefällt mir zum Beispiel sehr schön. Was wäre das? Und das Wort führen kommt gar nicht mehr vor. Begegnung, zulassen. Zulassen finde ich überhaupt wahnsinnig. Ja, zulassen finde ich überhaupt wahnsinnig. Ich mit meiner Power. Zulassen. Naja, das Fü-Fü können Sie ja noch zu 80% weitermachen. Ja. Aber zulassen finde ich überhaupt gnadenlos gut. Jetzt haben Sie noch nicht mal in dieser, jetzt bin ich mal Fü-Fü. Ja, jetzt haben bitte. Sie noch nicht mal in dieser 100 Kilometer Distanz überhaupt einen Probemonat gelebt. Noch nicht mal ein Probejahr. Ja. Und schon packen Sie es wieder an, Fü-Fü. Ja, weil ich denke, man, das muss ja jetzt mal klappen in meinem Alter, das geht doch so nicht mehr weiter. Aber was wäre denn, wenn wir jetzt Fü-Fü mal ein bisschen in Renovierungsarbeiten schicken und Sie diesen zulassenden Teil leben, wenn Sie jetzt zum Beispiel, schicken wir Sie mal kurz in die neuen Praxisräume. Ja, oh ja. Und dieser Fü-Fü ist gerade mit Renovierung beschäftigt und Sie lassen gerade den zulassenden Teil zu. Wie ständet der als Berater zu Ihrer Seite? Das möchte ich auch wissen. Ich bin gerade noch so am Renovieren. Ich habe gar keine Zeit für den Zu-Zu-Teil. Das wäre der Zu-La-Teil. Also wäre so ein Zulassen-Teil. Jetzt haben wir den Fü-Fü-Teil, der ist ja jetzt wieder ziemlich heftig am Werkeln. Und jetzt müssen wir den Zu-La-Teil. Also für die Zukunft können wir nicht nutzen, aber vielleicht können wir ihn rückwärts gewendet nutzen. Fällt Ihnen spontan ein, wo Sie sagen könnten, da habe ich was zugelassen? Ja, zum Beispiel habe ich diese Praxis identisch eine Etage tiefer bei einer Einweihungsfeier kennengelernt, bin in diese Praxis gekommen und habe gesagt, so eine Praxis hätte ich gerne, aber die kriege ich ja nie. Und 4 Wochen später, ohne dass ich da was dafür getan habe, rief mich jemand an und sagte, über mir wird identisch das frei. Ich habe schon mit meinem Vermieter gesprochen. Ich würde gerne ein Gefühlsbeispiel haben. Eins, wo Sie im Urlaub gewesen sind und der Rückflug war eigentlich schon geplant und es hat sie sozusagen überfraut oder übermannt oder überkommen, dass sie gesagt haben, nein, ich spüre, dass es hier jetzt mein Platz ist, ich bleibe einen Tag länger. Mhm. Oder sie sind von irgendwelchen ursprünglichen Plänen abgewichen und haben plötzlich zulassen können, dass das, was sie im Moment gespürt haben, Top 1 ist. Muss ich nachdenken, gibt es bestimmt. Fällt mir jetzt aber gerade. Ich habe es schon mal erzählt. Ich habe meinen Mann nie gefragt, ob ich es erzählen darf. Ich frage ihn jetzt sozusagen heute Abend nochmal. Aber mit diesem Gefühl fühle ich mich sehr, sehr, sehr vertraut. Und das, wonach so ein Sehen bei Ihnen geht, dieses Zulassen, war am Anfang unserer Bekanntschaft. Und da haben wir waren, ich glaube, gerade mal Studenten und hatten diese Samstag-zu-Samstag-Buchung, wo man ja eigentlich gleich pünktlich anfängt, um das alles runterzufuttern, was man bezahlt hat. Und er ist einfach von der Route abgewichen. Und wir haben ein altes, verfallenes Schloss gefunden und wir haben zwischendurch Brotzeit eingekauft und haben da auf der Schlossmauer gesessen. Und es war uns eigentlich völlig wurscht, die Samstag-bis-Samstag-Buchung. Gibt es sowas bei Ihnen? Ich glaube, die Sehnsucht ist dahin sehr stark, aber dann merke ich, dass ich, also ich glaube, wenn Sie das so erzählen, fühle ich so eine Trauer, weil ich den Eindruck habe, ich muss es immer selber regeln, weil ich kriege das sowieso nie. Also beruflich ja, aber privat nicht. Die Trauer können Sie offensichtlich zulassen. Da habe ich mich nur nicht dran getraut. Da habe ich mich nicht so getraut, hinzugucken. Doch. Weil sonst hätte ich vermutlich auch als Zulassen eine Erinnerung bei dem noch doch wirklich nahe zurückliegenden Tod ihrer Mama, wie das war, da zu sitzen und den Tränen freien Lauf zu lassen. Das konnte ich, ja. Das war meine Assoziation. Das habe ich getan, ja. Das hat mich auch was. Ich habe Briefe gefunden, die ich ihr geschrieben habe, wo ich nie gedacht habe, die hat sie aufgehoben. Da war ich noch sehr jung und da habe ich dann ein Wochenende durchgeheult. Also das konnte ich dann schon. Und wenn wir jetzt diesen Zula-Teil, dass Sie Briefe finden, an die Sie nicht mehr geglaubt haben, Sie werden von Erinnerungen übermannt und Sie sitzen da und Sie lassen was immer, ob es Tränen sind oder Glücksmomente, die sich zwischendurch ablösen oder tiefes Liebes, keine Ahnung. Das ist so ein konkreter Moment des Zulassens. Ja. Und wenn Sie sich jetzt einfach nochmal vornehmen, das ist ja vielleicht erstmal nur eine Vorname, dass im Moment noch nichts entschieden werden muss, weil Sie haben zwei Liebhaber. Die Praxisräume und ihre eigene Wohnung. Aber in beiden, sowohl in der Praxis wie in ihrer Wohnung, können sie diesen Zula-Teil jederzeit als Gast begrüßen. Was hieße das zum Beispiel jetzt, das, was wir rückwärts gewendet uns angeschaut haben, sie sitzen da, sie haben die Briefe im Schoß, sie lassen die Tränen zu und mit allem, was damit kommt, Tränen, vermutlich auch tiefes Lieben, all das, was da ist. Und diesen Moment schrauben wir jetzt in die Zukunft und Sie werden irgendwann in 3 Monaten, wenn die Hektik vorbei ist, setzen Sie in Ihren neuen Praxisräumen und Sie haben sowas wie symbolisch wie Briefe in der Hand und diesen Moment, es kann passieren, was kommen mag. Das ist die einzige Sicherheit, die wir haben, um uns zwischen zwei Liebhabern zu entscheiden. Ich denke, dass, ich denke immer, ich kann es regeln. Ich muss es doch regeln jetzt. Es muss doch jetzt endlich eine Lösung kommen. So geht es doch nicht. Und das, denke ich, ist genau der Punkt mit dem Vertrauen. Weil Sie sich in Ihrem Leben so eingerichtet haben, dass etwas Neues ansteht. Ja. Wer sich einen zweiten Liebhaber raussucht, ist dafür allein verantwortlich zuständig und muss aus dieser Bredouille auch wieder raus. Da haben Sie wohl recht. Und da haben Sie sich jetzt aber wirklich genau da rein katapultiert, wo was Neues ansteht. Ja, das kenne ich aus meinem Leben. Ja. Das ist mein Ding. Das habe ich schon öfter durchgemacht. Ja. Und jetzt scheint für mich knapp an die 53 die Frage anzustehen, wie ehre ich sozusagen diesen Fü-Fü-Teil und wie verführerisch, wie einladend, wie flirtend werde ich mit dem Zula-Teil umgehen. Ja, ich merke, da ist noch so eine Angst dahinter. Kann ich dieses alte Schema verlassen? Verliere ich mich nicht? Müssen Sie ja nicht. Also führend, fürsorglich, so wie Sie bei mir jetzt das Gespräch angefangen haben. Wissen Sie auch schon mein Alter? Weiß ich, dass Sie das nicht so schnell aufgeben werden? Nee, ja. Aber es haben sich zwei alte Bekannte getroffen. Es ist nämlich nicht was Neues, sondern das, was wir entdeckt haben, ist das, was Sie schon vor anderthalb Jahren entdeckt haben. Ja. Da zu sitzen, die Briefe im Schoß zu haben und Tränen zuzulassen. Es treffen sich zwei alte Bekannte. Ja. Das Neue ist nur, dass sie gerade zwei Liebhaber haben. Das stimmt, ja. Aber die alten Bekannten werden ihnen ratgebend zur Seite sein. Okay. Alte Bekannte. Ja. Die Briefe sind jederzeit auf den Schoß zu tun. Ja. Jederzeit. Das ist nicht neu. Sondern beides gehört zu ihrem Muster dazu und sie haben sich genau in diese Situation reinkatapultiert, wo sie es wieder einladen. Oh, gleich hört mein Telefon auf. Ja, ich bin ja auch schon ganz schnell am... Ich hoffe ja nicht, dass es jetzt in den letzten Sekunden wirklich... Nein, das schaffen wir jetzt noch. Ja. Ich verabschiede mich von Ihnen und von Ihren beiden guten Bekannten, von Fü-Fü und Zula. Genau. Alles Gute. Danke. Tschüss. 089 51 8 51. Und unser erster Anrufer. Guten Abend. Ja, hallo. Jetzt wir beiden. Ja, probieren wir's. Sie erzählen mir ein bisschen. Ja, also ich bin 26, habe seit mehr als 10 Jahren eine Art Depressionen, Ängste etc. Und bin jetzt vor 3 Jahren von zu Hause ausgezogen. Von meiner Mutter, meine Eltern leben getrennt und jetzt bin ich wieder in eine Art Krise reingekommen, weil ich gerade so ein bisschen Revue passiere, mein Leben, also seitdem ich 16 bin, habe ich die Probleme, habe immer Probleme gehabt, irgendwie dann noch Anschluss zu kriegen mit den Ängsten, mit den Depressionen und so weiter und jetzt denke ich mir, bin ich an dem Punkt, wo ich 7 Jahre Verhaltenstherapie hatte und das jetzt aufgehört habe, weil ich gemerkt habe, es ist nicht der durchschlagende Erfolg gewesen. Jetzt möchte ich was Neues probieren, suche einen neuen Therapeuten. Und dieses Ganze jetzt, diese Änderung und so, hat mich in die Krise stürzen lassen. Und auch dieses drüber nachdenken und so weiter. Und jetzt bietet mir meine Mutter an, ich könnte wieder zu ihr zurückkommen. Dann hätte ich nicht die Arbeit mit der eigenen Wohnung, also mit Essen kochen, und so weiter. Dieses unangenehme Wäsche waschen. Ja, ich krieg das ja alles hin. Also, aber sie hört halt ganz gern, dass ich zurückkomme und ich glaube nicht, dass es gut ist. Sie nehmen Tabletten? Ja. Also medikamentös eingestellt? So, dass die Depressionen lebbar sind? Naja. Naja. Sie arbeiten? Bin seit 3 Wochen arbeitslos. Konnte den Druck nicht mehr standhalten. Und im Moment auch ohne Therapeuten? Ja, richtig. Also bin auf der Suche. Auf der Suche. Gab es einen Klinikaufenthalt zwischendurch? Mehrere. Wie lange ungefähr? Wie lange es her ist, oder? Wie viele Monate in der Klinik? Das höchste waren 8 Wochen. Und da haben Sie ja wahrscheinlich auch Gruppentherapie gemacht. Richtig, ja. Wie ging es Ihnen so mit den anderen? Ich habe da Schwierigkeiten, mich zu öffnen, meine Gefühle zu zeigen. Sind da irgendwelche Kontakte geknüpft worden, die über diese Gruppentherapiezeit hinaus gehalten haben? Ja. Oh, und die gibt's auch noch? Von dieser Klinik mit 8 Wochen und der Spärliche, aber ich war vor einem knappen Jahr, war ich auch in der Klinik für 5 Wochen. Aber dort habe ich abgebrochen, weil ich mich da auch nicht öffnen konnte. Und da habe ich noch enge Kontakte. Mhm. Stark. Ich bin noch in einer Selbsthilfegruppe. Mhm. Was haben damals die Klinikärzte und auch noch der Verhaltenstherapeut, ist ja noch nicht so lange her, Ihnen empfohlen hinsichtlich nach Hause ziehen an den mütterlichen Herd? Da war es dann noch nicht zur Debatte. Mhm. Also, ich habe schon Vorgespräche gehabt mit 9 Therapeuten, die alle analytisch arbeiten, 7 psychologisch. Und als ich das da gesagt habe, wurden mir beide Male geraten, das nicht zu tun. Und ich weiß es einfach nicht, wie ich es meiner Mutter beibringen soll. Was wollen Sie denn? Ich habe eigentlich schon was in Aussicht, wo ich hinziehen kann, so eine Art Wohngemeinschaft. Was ist das für eine Wohngemeinschaft? Tja, das ist etwas, wo ich über Zeitung an Norsig gefunden habe. 15 Kilometer weg, mitten im Land, also weg von zu Hause, weg von meiner Mutter. Ich hätte eine eigene Wohneinheit oben mit 3 Zimmern. Und da in dem Haus, das nennt sich seelisch-soziale Selbsthilfe-WG. Mhm. Und in dem Haus sind noch, zwei, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, die haben eine geistige Behinderung. Also die werden eher schlimmere Fälle. Klingt doch eigentlich saugut, oder? Ja, ich finde es gut, weil ich bin einfach unter Leuten, mir macht das nichts aus, dass die so sind. Das ist da auch noch einer dabei, der hat auch Depressionen, der ist zwar 51, also älter, aber mit dem kann man sich unterhalten und es ist immer jemand da und das ist halt für mich von Vorteil. Ist dieses Aber, also ich möchte es gern, ich habe mir das auch schon ausgeschaut, ist dieses Aber tatsächlich nur, wie bringe ich es meiner Mutter bei? Oder ist dieses Aber auch so ein hingezogen fühlen, ich könnte es mir vorstellen, doch wieder zurückzuziehen? Es ist eher noch ein Aber dabei, dass ich muss sagen, ich habe Angst vor dem Schritt. Also nicht zurückzuziehen, sondern den Schritt in diese WG zu machen. Also ich hätte so eine Fantasie. Ich weiß zwar, dass so gemeinhin es immer heißt, Selbstständigkeit heißt auch von zu Hause auszuziehen, selbstständigen Rahmen aufbauen und so weiter. Ich finde aber auch, und das sehe ich auch bei vielen Familiensystemen, dass junge Menschen durchaus auch noch mal wieder für eine Zeit nach Hause gehen können als Selbstständige. Also das heißt, man knüpft nicht wieder da an, wo man aufgehört hat, sondern man schafft durchaus auch seinen eigenen Rahmen. Also könnte die Kombi zum Beispiel sein, weil Sie sagen, ich will ja meine Selbstständigkeit, ich möchte für mich alleine sorgen, habe ich jetzt nicht gehört, aber einfach meinen Radius vergrößern, das kann ich mir durchaus auch von zu Hause vorstellen. Dass Sie sozusagen nicht mehr wieder als depressives, begluckbares Kind zurückgehen, sondern als junger Mann, der noch mal eintaucht und sagt, und hier starte ich durch. Das ist aber schwierig. Ist schwierig? Das ist sehr schwierig, weil ich nämlich gerade als dieses kleine Häufchen Elend, kleine depressive Kind, gerade eigentlich nur das darstelle und meine Mutter sich sehr um mich sorgt, genauso mein Vater. Also dieses depressiv begluckbare Hühnchen würde dann wieder unter die Flügel zurückkehren? Ja, ziemlich wahrscheinlich. Oh, aber das liegt ja auch ein bisschen an Ihnen, das zu gestalten. Wie könnte denn dieses depressiv begluckbare Hühnchen so nach Hause gehen, dass sich was verändert? Das ist nämlich das Spannende. Man könnte nämlich zum Beispiel sagen, ja, ich habe Depressionen. Ja, ich nehme Tabletten. Ja, ich grüble zu viel. Das letzte Grübeln hat mir meinen Job gekostet. Ja, ich habe mich reingehängt und kriege einen therapeutischen Platz. Und ich bin 26 und ich gehe meinen Weg. Dann ist das Hühnchen ein stolzer Hahn. Richtig, ja, aber es gibt ein Aber. Und zwar weiß ich, dass ich mich zu Hause bei meiner Mutter nicht wohlfühle. Ich fühle mich da nicht wohl, weil sie mit einem Lebensgefährten zusammenlebt, der wo es immer wieder Streitereien gibt. Aha. Und ja, da müsste ich mich dann wieder raushalten, müsste ich mich wieder irgendwie... es ist... Ja... Das ist einfach mehr dahinter. Das ist, warum ich würde, würde gerne diesem Pfad folgen. Den bieten Sie mir eigentlich auch schon von Beginn des Gespräches an. Zu sagen, ja, nicht zur Mutter. Das scheint das Lebenskluge zu sein. Aber das Lebenskluge haben Sie sich schon überlegt und das Lebenskluge haben Sie auch gehört. Und trotzdem ist dieses Aber so groß. Und deswegen würde ich gerne diesen anderen Weg auch nochmal durchspielen, wie das wäre, als stolzer Hahn, zwar mit depressiven Verstimmungen, aber nochmal nach Hause zu kommen. Das wäre vielleicht das Neue. Weil in dem alten Schema ist, ich muss selbstständig bleiben, ich will nicht nach Hause, aber eigentlich möchte ich doch nach Hause. Das Neue wäre, dass Sie vielleicht versuchen könnten, zu Hause etwas mitzugestalten. Wie wäre das, als nicht mehr als Hühnchen, der unter die Flügel schlüpft und sagt, ich bin depressiv und krank, sondern als stolzer Hahn, der sagt, und ich habe eine Depression und ich neige zu depressiven Verstimmungen. Wie wäre die Rolle als stolzer Hahn zu Hause? Hm. Ich glaube, meine Mutter würde es nicht akzeptieren. Das wissen wir noch nicht so genau. Ich würde erst mal sehen, wie es Ihnen damit geht. Wie Sie dann, wie sehen Sie sich da? Dann ich finde das nicht ganz, ganz richtig, weil ich bin nicht so dieses Küken, das eigentlich sehr depressiv ist und ich habe meine Phasen, aber wenn mir gut geht, die Phasen habe ich ja auch, da bin ich eigentlich schon eher nicht dieser stolze Hahn, sondern schon irgendwie agil, tough, ja, und tough und okay. Ja, okay. Und ich sage auch, ich möchte sehr viel mitgestalten zu Hause, aber ich habe gemerkt, dass vielleicht bin ich irgendwie zu altklug oder was weiß ich, dass das irgendwie so rüberkommt. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass das von meiner Mutter auch nicht so gewünscht wird. Wenn ich ihr irgendwelche versuche, irgendwie zu helfen. Ich habe handwerklich, bin ich sehr geschickt, ich mache zu Hause die ganzen Arbeiten, was eigentlich das Freund von meiner Mutter machen sollte. Vor allem jetzt, wo ich Zeit habe, mache ich das halt, aber ich merke, die Hilfe wird nicht erstens geschätzt. Es wird wahrscheinlich auch nichts bringen, dass sich dann mal der Lebensgefährte von meiner Mutter irgendwann einmal an der Nase zieht und selber irgendwas in die Hand nimmt. Das ist irgendwie, ich glaube, das ist alles irgendwie zum Scheitern verurteilt, wenn ich da weiter irgendwie sogar, denke ich mal den Kontakt ganz abzubrechen. Das ist doch ein geniales Gefühl, was sich da jetzt entwickelt. Was hieße das zu sagen, mein Gott, wenn ich sehe mich da auch tough und absolut okay und ich sehe mich da agil und ich sehe mich da aktiv und dann geht mir der Lebensgefährte meiner Mama total auf den Keks und ich glaube, das ist es nicht, was ich brauche. Ist doch dann eigentlich alles klar, oder? Ja, dass ich nicht zu Hause bin. Ja, ist doch dann eigentlich klar. Da brauche ich doch keinen großen Ratschlag mehr zu geben. Wie soll ich Mami beibringen? So wie wir es jetzt gerade besprochen haben. Wie wir es gerade besprochen. Ich fand sie jetzt hochgradig gut. Also ich bin absolut zufrieden mit dem, was sie. Ich bin tough, ich bin okay, ich bin agil. Du Mama, ich käme ja ganz gerne nach Hause. Aber ich weiß dann wieder, dass ich nachher den Job mache, den eigentlich dein Freund machen müsste. Ich weiß, dass du dann wieder deine Gurlaute ausschüttest und ich weiß, dass wir früher oder später aneinander krachen. Habe ich das nicht richtig verstanden? Das war doch gerade eben ihre stolze Rede, oder? Richtig. Ja! Ich bin total zufrieden. Wie fühlt sich das für Sie an? Ja, gut. Wollen wir es nochmal üben? Von mir aus. Soll ich Sie nochmal... Ich sag Ihnen nochmal meine Lieblingslösung. Und dann gucken wir mal, ob die Rede nochmal so hinhaut. Meine Lieblingslösung ist, dass Sie als, jetzt haben wir ja das mit diesem stolzen Hahn, haben wir ja jetzt umgewandelt. Ich werde als tougher Typ dahingehen. Ich bin okay. Ich bin total agil und ich habe meine depressiven Verstimmungen. Ich werde kurzfristig nach Hause gehen zu meiner Mutter und werde gucken, wie die Weiterentwicklung ist. Jetzt sind Sie dran. Ich will aber nicht zu Hause sein. Weiter? Ach so, okay. Weiter? Nee, also ich werde nicht nach Hause gehen, weil ich es nicht ertragen kann. Es ist Mensch, Junge, klasse, das ist es doch. Es ist mir zu viel Verantwortung, die ich da mir selber wahrscheinlich aufbürde, aber... Jetzt hören wir mal mit dem Psycho ruhig auf. Ich fand das total klasse. Das sind die normalen Alltagsschwierigkeiten. Ich mache dann den Job, den dein Typ machen müsste, dann ärgere ich mich, weil es nicht richtig ist. So redet man doch, oder? Ja, ich schon lange nicht mehr. Ich habe lange genug Therapie gehabt. Das habe ich verstanden. Ja. Das habe ich verstanden. Und das klingt nach wirklich einem verbildeten Deutsch. Und das, was wir jetzt eben zusammen studiert haben, ist eine ganz gefühlige Sprache. Und ich möchte mein Hintern verwetten, dass Mütter auf solche gefühligen Sprache nicht reagieren. Die reagiert drauf. Sie wird nämlich heimlich stolz sein, dass ihr Sohn so ist. Dann mache ich den Job von dem. Meinen Sie, Sie halten das durch oder müssen wir noch eine dritte Runde machen? Ich halte es durch. Das spüre ich. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie mit mir diesen Psychopfad verlassen haben. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich in diese Bilder haben einladen lassen, die ich angeboten habe. Und ich fand Sie in Ihrem Lachen und in Ihrem Selbstbewusstsein und in Ihrer Sprache, die dieser Psychosprache wirklich die kühle Schulter gezeigt hat, fand ich Sie einfach genial. Ich wünsche Ihnen ganz viel Glück, dass Sie diese Haltung immer wieder und immer mehr und jeden Tag ein bisschen mehr zu sich einladen. Danke, ich möchte versuchen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke Ihnen. Tschüss. Tschüss. 089 51 8 51 und unsere nächste Anruferin. Guten Abend. Guten Abend, hier ist Gertrud. Grüß dich, Brigitte. Ja, ich grüße Danke, dich. Dass ihr mich zurückgerufen habt. Finde es sehr schön. Mhm. Schon seit längerem versuche ich da irgendwie ranzukommen. Das war hier fast ein Jahr lang in diesem Altbau sehr schön. Drei Sanierungen, Bleirohraustausch, neuer Balkon und ständiger Lärm, Dreck und so weiter. Ich bin ein hochempfindlicher Mensch, bin sehr lärmempfindlich und es hat sich jetzt auf meine Beine niedergeschlagen. Ich kann nicht mehr so gut gehen, tut alles weh. Ich finde aber irgendwie keinen Zugang zu meinen Beinen. Ich kann mit ihnen reden, aber irgendwie wirkt es nicht. Ich weiß also jetzt irgendwie nicht, was ich machen soll. Also, fangen wir mal von vorne an, weil du weißt und unsere Zuhörer wissen auch, dass ich möglichst wenig vorbereitet bin. Ja. Das heißt, du hast wahrscheinlich meinen Kolleginnen schon ein bisschen was erzählt und ich darf noch mal nach. Du bist, wenn ich auf mein, darf ich dein Alter sagen? Aber selbstverständlich 70. Also du klingst wie 36 und bist aber 70. Ja, so ist es. Du lebst alleine? Ja, aber mit so einem sehr schönen sozialen Netz mit Freundinnen und Freunden, die auch immer erreichbar sind. Und du bist jetzt in, du lebst in einer Wohnung und wenn ich das richtig verstanden habe, wo du seit einem Jahr zutiefst genervt wirst von richtig. Ausbau ja, außen genau. und innen und durch so eine, ich würde noch nicht mal sagen, Hochempfindlichkeit einfach, das am Ende ist man kaputt. Du, Dauerstress. Dauerstress. Ja, es genau. ist einfach Dauerstress. Ist denn der absehbar? Ja, das ist jetzt Gott sei Dank seit Dezember zu Ende. Da ist der letzte, der dritte Mieter. Aber schau mal, jetzt rufst du mich erst an. Ja. Warum denn jetzt? Es hat sich jetzt so manifestiert. Und ich denke, jede Arbeit vorher wäre für die Katz gewesen, weil es... beginnt der Lärm und zack, wird's hart. Mhm. Und ich denke mir, jetzt ist schön ruhig. Und dann kommen so die Leiden zutage. Und dann kann man sie vielleicht auch beheben. Aber du hast ja eigentlich schon eine knallharte Diagnose gestellt. Du hast gesagt, also du rufst mich jetzt an, statt dass wir im letzten Jahr furchtbar über die Bauarbeiten gemeckert haben. Da hätte ich dir übrigens gut beistehen können, weil bei uns waren auch Bauarbeiten. Aha. Ich habe mich auch nicht wiedererkannt, in welcher Furienrolle ich da durch die Gegend gezischt bin. Ja, genau. Also wir wären da tiefe Seelenschwestern geworden. Aber als vorbei war, war vorbei. Und jetzt hast du aber die für dich die selbstgestellte Diagnose, es ist vorbei, aber ich habe sozusagen Dauerschaden in den Beinen nachbehalten. So ungefähr, ja. Das ist merkwürdig. Wenn wir jetzt mal, das ist ja, ob die medizinisch aufrecht zu halten ist, die Diagnose weiß ich sowieso nicht so genau. Wenn wir uns jetzt mal von dieser Diagnose verabschieden, dass du durch diese Dauerstress, diese Schmerzen in den Beinen hast, also von der Diagnose verabschieden wir uns mal komplett. Ja, gut. Und du wachst morgen früh auf und du hast noch nie was von der Diagnose gehört, außer dass du im Bett spürst, die Beine sind schwer und schmerzend. Ja. Aber wir haben keine Diagnose, sondern wir haben nur die Möglichkeit, den Tag zu begrüßen und sagen, heute wird's wieder zach. Die Zipperlein sind in den Beinen. Wie wirst du dann damit umgehen? Tja, weiß ich nicht. Mach mal einen Vorschlag. Das ist ja nicht, wahrscheinlich wird es nicht morgen der erste Tag sein in deinem 70-jährigen Leben, wo du morgens aufwachst und dich die Zipperlein plagen. Nein, ich bin ein sehr gesunder Mensch. Ich hatte noch nie Schmerzen, war noch nie im Krankenhaus, war noch nie krank. Du bist morgens noch, in 70 Jahren morgens noch nie aufgewacht. Du hattest weder einen Krampf in der Wade noch ein steifes Genick. Mm-mm. Du bist bislang putzmunter aufgewacht. Da wird es aber Zeit, dass jetzt mal was ist. Das ja, deshalb fällt mir das ja auch so schwer, weil bisher habe ich immer, wenn dann mal was war, habe ich meinen Organen gut zugeredet und dann war das auch in Ordnung. Aber das funktioniert jetzt nicht mehr. Vermutlich wird ja nichts anderes übrig bleiben, als das morgen wieder zu tun. Und vermutlich wirst du morgen früh erfolgreicher sein, weil du nämlich auf eine Diagnose verzichtest. Ja. Ja. Das ist der Unterschied. Genau, ja. Weil die Diagnose, das ist, ich bin ja eine, ich weiß, dass Diagnosen immer mal wieder wichtig sind. Ich weiß aber auch, dass mit Diagnosen verbunden ist, dass es so eine Zuordnung gibt, die du wie auf der Stirn trägst. So ist es, ja. Genau. Und diese Zuordnung, die du wie ein Schild auf der Stirn hast, dauergeschädigt durch Dauerstress, nimmt dir so viel Kraft, glaube ich, dass du gar nicht mehr richtig ordentlich mit deinen Beinen sprichst. So ist es, genau. Du bist erschöpft, weil du nicht das nutzt, was du tust. Und das ist die Diagnose. Ja. Insofern fangen wir morgen früh vollständig anders an. Haben diese Zuordnung auf der Stirn, haben wir heute Abend noch in den Mülleimer versenkt. Weil die Diagnose ist schwierig aufzurechnen, also wirklich ganz schwer aufrechtzuerhalten. Und dann werden wir vermutlich beide, weil mir tun meine Beine jeden Morgen weh, werden wir morgen früh aufwachen und werden sagen, du wirst natürlich anders sprechen wie ich, du wirst sagen, ja, es lag ja jetzt auch mal in der Luft, dass mir auch endlich mal was weh tat. Genau. Du wirst dich erstmal bei deinen Beinen bedanken, dass sie so lange nicht wehgetan haben. So ist es, genau. Und ich bedanke mich bei meinem ganzen Körper. Ganz genau. Und dann machst du das, was du seit 70 Jahren erfolgreich machst. Nachdem du dich bei ihnen bedankt hast, weil du hast sie mit bis heute beschimpft als Versager im Dauerstress. Und mit diesen Beschimpfungen hörst du sofort auf. Du bedankst dich, dass sie dich so lange schmerzfrei begleitet haben und wirst mit ihnen so umgehen, wie du es Zeit deines Lebens getan hast. Komm, jetzt stehen wir erstmal auf, trinken eine Tasse Tee, ärgern uns über die Politik. Und dann geht's weiter. Ja, gut. Und heute Abend kommt die Diagnose in den Müll. Sie ist grotten Falsch. Ja. Okay. Danke dir. Danke dir. Tschüss. 089 51 8 51. Und unsere nächste Anruferin. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Wir zwei beiden. Ja, also bei mir geht es um meinen Lebensgefährten und meinen Freund. Und zwar hat der, also es ist davon auszugehen, dass er einen Hospitalismus hat. Es ist allerdings eine Fremdanamnese, die ich vor 2,5 Jahren eingeholt habe, weil es da einen konkreten Vorfall daheim gab und ich dann gedacht habe, er hat eine Persönlichkeitsstörung. Und um da abzusichern, ob ich hier bleiben kann, ob ich bei ihm bleiben kann oder ob ich sowieso keine Chance habe, weil ich habe gedacht, dass er vielleicht eine schizoide Persönlichkeitsstörung hat, bin ich halt dann selber mal in eine psychologische Praxis gegangen und habe dem Herrn dort alles erzählt, was ich halt wusste über seine Kindheit, über sein aktuelles Verhalten, und hatte noch die Schwägerin dabei, die auch relativ viel an Infos mit beitragen konnte. Und er hat dann gemeint, also so wie es klingt, aufgrund der Infos müsste es ein Hospitalismus sein, keine Persönlichkeitsstörung, auch keine Schizophrenie oder dergleichen und auch kein Autismus. Und mein Hauptproblem ist eigentlich das, dass er Phasen hat, in denen er die Nähe eigentlich sucht, sehr intensiv, sehr liebevoll ist, und dann gibt es aber Phasen, in denen er wie ein Eisklotz ist, in denen ich dann nicht an ihn rankomme. Und dieser Übergang, der ist immer fließend. Und das ist eigentlich für mich das Problem. Das ist wirklich von heute auf morgen. Angenommen. Und, ja. Ich muss jetzt erstmal tief Luft holen, weil von fremd, wo man Menschen nicht gesehen hat, da zu sagen, was er hat, da tue ich mich immer relativ schwer. Ich puste jetzt mal so mein, ich habe im Moment einen kurzfristigen Stress, weil ich eigentlich ihren Freund ein bisschen schützen möchte. Jetzt machen wir mal was ganz anderes. Angenommen, es gäbe eine Diagnose, die tatsächlich zu stellen wäre. Und es geht jetzt auch noch nicht mal so um Sie zwei beiden, sondern angenommen, Sie kennen ein Paar. Mhm. Und Sie sehen von außen, dass der eine, lass es mal ruhig getrost die Frau sein, ein Alkoholproblem hat. Und Sie fahren mit diesem Paar in Urlaub und Sie können konstatieren, sie hat ein Alkoholproblem, weil das, was sie wegsüppelt und an Flaschen wegtransportiert, sprengt alle Grenzen. Jetzt haben wir den Fokus sehr stark auf die Frau gerichtet. Das ist die Freundin Meier. Mhm. Was würde uns einfallen, wenn wir den Mann von der Freundin Meier uns anschauen? Naja, gut, dann könnte es passieren, dass ich sage, ach Gott, der arme Kerl unter Umständen. Ah. Je nachdem, wie die Lage ist, wie die Situation ist. Was könnten Sie noch sagen, wenn Sie den Mann von Freundin Meier sehen? Nun, eine Möglichkeit wäre noch, wieso tut er sich das an? Welche Frage gäbe es noch? Oder, gut, für mich wäre halt auch dann der Punkt, weil ich selber auch so die Tendenz habe, helfen zu wollen, kann ich den beiden helfen? Was würden Sie noch über den Mann sagen? Gibt es da nicht so Fragen wie, was hält ihn bei der Frau? Oder ja, das war das, weshalb tut er sich das an? Ist das der Lebensinhalt? Ist das sein Lebensinhalt? Kontrolliert er die Flaschen? Was würde uns noch von dem Mann interessieren? Braucht er jemanden? Ob er zufrieden ist, ob er so damit leben kann oder ob es ihn belastet? Was für Vorteile hat er vielleicht davon? Richtig. Was könnte er für Vorteile haben? Ist ja ein Beschäftigungsprogramm, wenn man sich das überlegt, nicht? Also abends trinkt Freundin Meier. Was schafft so eine Frau? Vielleicht hat er seine Ruhe und kann in Ruhe Sportschau schauen. Ja, obwohl Bayern München ja jetzt nicht so erfolgreich, aber zum Beispiel, was hätte er noch? Auch eine gewisse Sicherheit. Richtig. Weil es einfach der Ablauf ist, den er kennt, der immer so ist. Richtig. Und es passiert nichts Unvorhergesehenes. Sehr schön. Es gibt sicherlich auch eine Sicherheit, eine gewisse. Er definiert sich darüber. Klar? Er definiert seinen Alltag darüber, er definiert sich darüber. Die Sicherheit, die er bekommt, ist, dass es völlig klar ist, ein anderer, also seine Frau hat die Diagnose. Das heißt, er definiert seinen Alltag ganz schön darüber. Also die Normalität ist auch geklärt, weil sie säuft ja, ich trinke ja bloß 3 Bier. So könnte man sich den Mann vorstellen, oder? Schon, oder? Möglich wär's. Möglich wär's. Um nach diesen langen Ausflügen von den Freunden Meier zu Ihnen zu kommen. Wie viel Prozent der Paarbeziehung beschäftigen Sie sich mit dem scheinbar kranken Verhalten Ihres Freundes? Also wenn es ganz normal ist, wenn es ganz normal läuft, eigentlich gar nicht damit. Dann lebe ich einfach und genieße es. Naja, aber dann beobachten Sie ja die Normalität. Also da ist er ja auch im. Aber da beschäftige ich mich eigentlich nicht damit, weil es einfach schön ist, weil es einfach wunderbar ist. Naja, aber da beobachten Sie die Normalität. Die ist ja auch nicht selbstverständlich. Also ist er ja letztendlich auch so im Fokus der Beobachtung, oder? Gut, aber ich denke schon weniger, weil ich das eigentlich genieße und das wirklich ich genieße es wirklich, genieße diese Zeit wirklich, weil es wirklich schön ist und möchte das auch genießen. Dann kann man das so sagen, dass Sie dann die Nutznießerin sind von den Stimmungen, die der Freund lebt? Wenn es ihm gut geht, sind Sie die Nutznießerin einer genussvollen Beziehung? Richtig. So und wenn es ihm schlecht geht, wie sind Sie da die Nutznießerin? Dann haut es mich eigentlich erst einmal um und dann dauert es eine Weile, vielleicht so 2-3 Tage, bis ich dann dahin komme und dann vielleicht sage, okay, das ist vielleicht Krankheit. Also das heißt, wobei das Wort, möchte ich mich entschuldigen für das Wort Nutznießerin, weil es so hässlich ist. Mir fällt aber im Moment nichts Besseres ein. Das heißt, Sie sind Teil eines Systems, wo Sie die genussvollen Seiten sich einziehen können und wenn diese Seiten kippen, sind Sie belastet, angestrengt und gestresst. Richtig. Heißt das was, dass Sie fremdgesteuert sind an dem, was Sie erleben? Und gleicht es dann nicht eigentlich auch schon fast Herrn Meier? Ja, das sind aber, wie gesagt, es sind immer nur 2-3 Tage und danach schalte ich wieder um und sage, okay, das ist jetzt halt so, das hat nichts mit dir zu tun und dann tue ich wieder andere Dinge mehr und die mir gut tun, aus denen ich dann Nutzen ziehen kann. Okay. Aber ich brauche halt immer ein paar Tage, bis ich wieder umgeschaltet habe, bis ich den Hebel umgelegt habe. Okay. Und dazu kommt dann halt, dass ich recht impulsiv bin. Und das führt dann eben dazu, dass er dann sich dadurch gestresst fühlt, dass ich halt sehr impulsiv bin, weil ich dann quasi Gefühlsleben einfordere, das ich vorher hatte und dann plötzlich nicht mehr habe. Und das stresst ihn dann. Und dann hat er halt die Tendenz zu sagen, so ist jetzt ist Schluss. Jetzt ist die Beziehung zu Ende. Er kann nicht auf Beziehung machen. Und wir können ja so zusammenbleiben, aber halt nicht auf Beziehung machen, weil auf Beziehung machen ist Stress. Also Beziehungskacke ist für ihn, dass man sagt, wo man hingeht, dass man durch halb Deutschland fährt und jemanden besucht und dass man dann anruft, ey, ich bin gut angekommen. Sowas nennt er dann Beziehungsstress. Oder dass ich ihn dann, wenn ich ihm dann zu nahe komme, er trägt die Nähe dann in diesen Phasen einfach nicht. Und das nennt er dann Beziehungskacke und das will er dann nicht haben. Und dann sagt er halt, naja, dann machen wir jetzt Schluss. So. Und was haben Sie jetzt, ich habe Ihnen sorgfältig zugehört, was meinen Sie, wie viel Prozent des Gesprächs, wo Sie jetzt eben, also gerade dieser Gesprächsabschnitt, wie viel Prozent des Gesprächs war mit Ihrem Freund angefüllt? Zu viel. So ist es. Was für einen Vorteil haben Sie davon? Dass ich das Problem auf ihn verlagere. Welchen noch? Er ist Ihre Beschäftigungstherapie. Indem sie ihm, ich habe keine Ahnung, also ich beschäftige mich, oder das, was ich wahrnehme, ist, dass sie sich mit ihm beschäftigen, ob es eine Diagnose gibt oder nicht. Ja, das stimmt. Also die Diagnose ist grundsätzlich egal. Ich würde mich ja trotzdem mit ihm beschäftigen, auch wenn ich keine hätte. So ist es. Und das Also gerade wie dieser eine Gesprächsabschnitt gelaufen ist, ist er sozusagen das sind die Vitamine ihrer Darstellung, ihres Lebens, das ist der Lebensmittelpunkt. Das heißt, die Komplexität der Dinge, wie sie sich ihnen stellen, mehr weiß ich ja gar nicht, ist das Vitamin A, B und C ihrer Beziehungskiste. Und insofern fände ich es total spannend. Sie würden morgen früh aufstehen und sich ihren eigenen Früchteteller machen. Das mache ich sowieso. Und das auf die seelischen Beziehungskomponenten. Ich versuche mich gerade an ihr Beziehungsdeutsch zu gewöhnen. Dass das, was stammt Sie. Das aber nicht von mir. Das war zitiert. Wie wären Sie denn, wenn sich plötzlich alles als ganz einfach erweist? Wie würden Sie dann morgen früh aufwachen? Wie würden Sie am Frühstückstisch sitzen? Wie würden Sie Ihre Impulse leben? Wie wäre Ihre Vitalität? Wie wäre Ihre Sexualität? Wie wären Ihre Wünsche? Wie wären Ihre Begierden? Das finde ich unglaublich spannend. Weil so muss man morgens immer erstmal gucken, wie ist der andere drauf? Kann ich genießen oder stürze ich in den Keller? Das stimmt, ja. Kriege ich hier guten Morgen oder nicht? Ganz genau. Kriege ich den Morgen gut hin? Bin ich gefragt? Bin ich gefragt als liebevolle Partnerin? Bin ich gefragt als Seelsorgerin? Jetzt sind wir gar nicht mehr gefragt. Wir sitzen auf unserem Hintern und müssen gucken, wie der Tag läuft. Also mehr um mich kümmern und ihn einfach links liegen lassen. Sie sind schon wieder bei ihm. Was heißt denn das, ich kümmere mich um mich? Naja, dass ich ihn halt ignoriere. Sie sind schon wieder bei ihm. Also gehen wir mal davon aus, dass Sie blutdruckblind morgens aus dem Bett taumeln und noch nie was davon gehört haben, dass es andere Menschen auf der Welt gibt. Mhm. Sie tasten sich blutdruckblind und blutdrucktaub zur Kaffeemaschine. Zum Tee, zum Wasserkocher. Ja. Und dann sehen Sie sich als erstes in der Glasscheibe vom Schrank und sehen Ihr Gesichtchen. Was werden Sie zu sich selber sagen? Ich hoffe, dass schönes Wetter wird und die Sonne scheint. Mann, das ist doch schon viel zu anstrengend. Sie müssen sich ja überhaupt erstmal in dem Spiegelbild erkennen. Was werden Sie zu sich sagen? Ein schöner Morgen? Nein, Sie wissen ja gar nicht, mit wem Sie sprechen. Sie müssen sich doch erstmal erkennen. Sie sind doch blind, taub und gefühlstaub, bis der Tee reingegurgelt wird. Wen sehen Sie da im Spiegelbild? Na, mich. Und wie begrüßen Sie sich? Guten Morgen. Hey, und weiter? Was mache ich jetzt als nächstes? Nee, ist viel zu aktiv. Der Tee ist ja noch nicht runtergegurgelt. Wie werden Sie sich aussehen finden? Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Wie werden Sie sich aussehend finden? Gucken Sie, ob Sie einen Pickel auf der Backe haben, sitzen die Haare oder mussten die Haare geduscht werden. Wie werden Sie sich begrüßen? Och, das ist mir früher eigentlich immer egal, wie die Haare liegen. Was wäre nicht egal, wenn Sie sich im Spiegelbild sehen? Ob ich traurig bin oder fröhlich. Das wäre nicht egal. Okay, und wie werden Sie sich, wir tun jetzt einfach so, als ob in diesem Spiegelbild sehen? Sie sind immer noch blind, taub und gefühlsarm für außen. Sie sind dabei, sich selber morgens zu entdecken. Eigentlich freue ich mich auf jeden neuen Tag. Freuen Sie sich auf sich? Manchmal schon. Und wenn Sie sich nicht freuen, was sagen Sie dann zu Ihrem Spiegelbild? Vielleicht auf geht's, packen wir es an. Und erst dann hören wir anderen zu. Ganz lieb hat unsere Tontechnikerin dem anderen Zuhörenden zu diesem Augenblick die Musik eingeschaltet. Vorher waren wir mit uns selber beschäftigt. Wenn Sie das Gefühl haben, wir würden diese Bilder jetzt abwürgen, wir brauchen noch eine Runde, rufen Sie mich nochmal an. Okay. Wenn Sie das Gefühl haben, die Bilder wirken, verabschiede ich mich erstmal jetzt von Ihnen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir nächsten Sonntag weiterschwätzen. Gut, vielen Dank. Danke auch. Tschüss. Tschüss. einen guten Abend, eine gute Nacht, eine gute Woche. Bis nächsten Sonntag ab 20.05 Uhr können Sie anrufen. Ab 21.05 Uhr gehen wir auf Sendung. Tschüss. Sie hörten Nachtgespräche mit Brigitte Lemmle. Und jetzt gleich nach den Nachrichten auf Bayern 2 geht es weiter mit dem Zündfunkgenerator. Heute mit dem Thema neue Konzepte für alte Betonburgen, Leben in der Großsiedlung. Grenzenlos hören. Bayern 2. Nachrichten. Es ist 22 Uhr. Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Carsten Fabian. Die Übersicht. Angestellte der Länder bekommen ab sofort mehr Geld. EU wird kein spezielles Hilfspaket für Osteuropa auflegen. Haider-Partei triumphiert bei Landtagswahl in Kärnten.